Art Glättegefahr. Morgen im Süden teilweise sonnig, sonst Wolken, etwas Regen, kräftiger Westwind bei maximal 3 bis 8 Grad. Am Sonntag weniger Wind, mehr Wolken und örtlich Regen. 22.03 Uhr. SWR 2 Krimi. Fein gegen Fein. Eine Geschichte in Briefen von Theo Lingen. Gelesen von Andrea Jonasson, Peter Passetti, Hans Korte, Günther Ungeheuer und Theo Lingen. Frau Lilly Fein, schon 7 Jahre verheiratet. Sie heiratete mit 25 Jahren, ist jetzt also... Doch ich will Ihnen eine komplizierte Rechnung ersparen. Sie ist jetzt also 30 Jahre alt und hat vor, noch einige Jahre lang so alt bzw. so jung zu bleiben. Das kritische 7. Jahr ihrer Ehe ist aber angebrochen und da sitzt sie in einem gepflegten Terrassenzimmer vor einem kleinen, etwas wackeligen Biedermeier-Schreibtisch, kramt aus ihrem Lackkoffer ihr zartblaues Briefpapier hervor, durchkreuzt gerade die fein erhaben gedruckte Absenderadresse 4 Düsseldorf 32, Steinmetzallee 23 und malt mit schönen Druckbuchstaben darüber zurzeit Sempre Bene, Villa Oralia per Adresse Conte di Fiascello, Italia. Die Anschrift auf dem schmalen, ebenso zarten blauen Kuvert ist Rechtsanwalt Dr. Dieter Freund, 4 Düsseldorf Oberkassel, Schönfeldstraße 35. Lieber Dr. Freund, jetzt, da ich diesen Brief schreibe, wird mir klar, dass dieses Wort Freund ab nun mehr für mich bedeuten muss als nur ein Name. Sie sind ja seit Jahren ein guter Freund unseres Hauses. Mit meinem Mann verbindet Sie sogar eine Jugendfreundschaft. Als ich heiratete, haben Sie in freundlicher Weise dieselbe auch auf mich übertragen. Jetzt aber bitte ich Sie, nur noch und ausschließlich mein Freund zu sein. Ich brauche Sie als Freund und Anwalt. Diese konfusen Zeilen, lieber Doktor, werden Sie vielleicht eher verwirren, als Ihnen klarmachen, was ich tatsächlich von Ihnen will. Also kurz gesagt, ich möchte mich von Rudi trennen. Ja. Sie haben richtig gelesen. Die Trennung von meinem Mann ist mein unabänderlicher Entschluss. Lange und gründlich überlegt. Ich habe bereits unsere Wohnung verlassen und bin vorläufig nach Italien gefahren. Sie werden meinen Entschluss vielleicht in Zweifel ziehen, denn als Sie kürzlich, es ist ja erst 3 Wochen her, zu meiner Geburtstagsfeier bei uns waren, haben Sie sicher nichts von der Brüchigkeit unserer Ehe gespürt. Ich habe ja auch nie das Geringste davon merken lassen. Auch mein Mann wird von meinem Entschluss ein wenig überrascht sein, wenngleich es diesbezügliche Debatten schon mal gegeben hat. Ach ja, ehe ich es vergesse, lieber Doktor, wollen Sie überhaupt meine Partei ergreifen? Oder sind Sie meinem Mann mehr zugetan? Ihn kennen Sie ja, wie gesagt, schon so viel länger als mich, sicher auch besser. Sie duzen sich ja. Also obige Frage wäre einmal zuerst zu klären, dann nenne ich Ihnen auch meine Gründe und Argumente. Ihre Antwort entgegensehen mit vielen freundschaftlichen Grüßen, Ihre Lilly Fein. Eilbrief von Rechtsanwalt Dr. Dieter Freund, 4 Düsseldorf Oberkassel, Schönfeldstraße 35 an Frau Lilly Fein zurzeit, Villa Oralia, Sempre Bene, Italia, per Adresse Conte di Fiascello. Sehr verehrte gnädige Frau, ja, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Ihr Schreiben aus Italien hat mich sehr getroffen. Das kann und darf doch gar nicht wahr sein. Ich habe sofort Ihren Gatten angerufen, habe ihn aber nicht erreicht. Rudis Sekretärin sagte mir, er sei auf Geschäftsreise in USA und er käme nicht so bald zurück. Ich konnte ihn also nicht sprechen, ihn nicht fragen, nichts erfahren. Was ist denn vorgefallen, dass Sie diesen unheilvollen Entschluss gefasst haben? Auf Ihrer Geburtstagsfeier hatte ich tatsächlich den Eindruck, übrigens alle anderen Gäste auch, dass Ihre Ehe eine der besten sei. Aber nun dieser Brief von Ihnen. Gnädige Frau, ich mache einen Vorschlag. Ich unternehme vorderhand noch nichts. Vielleicht tritt bei Ihnen eine Sinnesänderung ein oder ist schon eingetreten, hoffentlich. Und alles wird wieder gut. Es gibt ja solche irrenden Spontanitäten, ich kenne das aus meiner Praxis. Warum soll ich also schon jetzt meinem Freund Rudi mit etwas erschrecken, das vielleicht schon bald gegenstandslos ist? Ich erwarte mit Ungeduld Ihren nächsten Brief. Ganz ergebenst. Ihr Dieter Freund. PS. Schreiben Sie mir im nächsten Brief doch einmal ganz offen, was Sie für Gründe hatten, sich von Rudi trennen zu wollen. Sie haben es mir ja auch schon versprochen, vorausgesetzt, ich würde Sie vertreten. Verehrte gnädige Frau, betrachten Sie mich erst einmal als Ihren Freund. Dann als Ihren Rechtsanwalt-Freund, der schon von Berufswegen zur Diskretion verpflichtet ist. Telegramm 645 Officio Telegrafico. Sempre bene numero 2.993.378, aufgenommen 15.45 Uhr, befördert etc. etc. etc. Bestimmungsort 4, Düsseldorf, Oberkassel, Germania und so weiter und so weiter und so weiter. Bitte keine Versöhnung einleiten. Stopp. Erwarte Zusage, ob mein Anwalt. Stopp. Grüße, Lilly Fein. Postkarte via Airmail. Ansicht: Yachtclub Benton Harbor. Luftaufnahme Nr. 24.789. Von Rudi Fein, zurzeit Dorset Hotel, Chicago, Evanston, Illinois, USA. An Rechtsanwalt Dr. Freund. 4 Düsseldorf, Oberkassel, Germany und so weiter und so weiter. Lieber Dieter, viele Grüße von hier. Ich musste ganz plötzlich hierher wegen Geschäft und Starts. Konnte dich nicht einmal verständigen. Bin, wenn alles gut geht, bald zurück. Bitte tu mir einen Gefallen, kümmere dich ein wenig um Lilly. Sie war in letzter Zeit etwas merkwürdig. Ich habe schon zweimal versucht, sie von hier aus telefonisch zu erreichen. Sie meldet sich aber nie. Na, vielleicht kommt das durch den Zeitunterschied zwischen USA und dem guten alten Europa. Versuche doch mal rauszukriegen, was sie im Augenblick gegen mich hat. Denn sie hat was gegen mich. Das merke ich schon eine ganze Weile. Dein alter Rudi. Telegramm aus Düsseldorf, Oberkassel. Bestimmungsort Chicago, Evanston. Dorset Hotel, an Rudi Fein, USA. Komme, wenn möglich, sofort zurück. Stopp. Lilly will sich von dir trennen. Stopp. Hat mich um Rat und Vertretung ersucht. Stopp. Ist in Italien. Adresse Sempre Bene, Villa Auralia. Stopp. Was ist zu tun? Stopp. Dieter. Telegramm aus Benton Harbor, Illinois, USA, Post Office. Yachting Club. Bestimmungsort 4 Düsseldorf Oberkassel, Germany West. Nichts tun. Stopp. Altes Thema von Lilly. Stopp. Geht vorüber. Stopp. Bin hier unabkömmlich. Stopp. Sage Lilly, meine heißen Öfen versprechen großen Erfolg. Rudi. Brief per Eilboten von Rechtsanwalt Dr. Freund, 4 Düsseldorf Oberkassel, an Signora Lilly Fein, Villa Auralia, Sempre Bene, Italia. Sehr geehrte gnädige Frau, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich von meinen lieben Freunden Lilly und Rudi halten soll. Ich lege Ihnen hier eine Abschrift einer Postkarte und die Kopien der 2 Telegramme bei, die zwischen Ihrem Gatten und mir gewechselt wurden. Ich hatte bei Ihnen, wie Sie ja sehen, anlässlich Ihres Wunsches ein »Geht vorüber« unterstellt. Und Sie sagen nun, Ihr Entschluss sei lange und gründlich überlegt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es Ihnen mit Ihrer Absicht ernst ist, obschon Ihr Verhalten, Abreise nach Italien, etwas Endgültiges ausdrücken könnte. Bitte bedenken Sie aber auch, dass dieser Schritt zu Ihren Ungunsten in einem Streitfall ausgelegt werden könnte. Man nennt das eine einseitige Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft. Sie müssen mir jetzt umgehend einliegende Vollmacht unterschrieben retournieren, mir auch ganz ausführlich und spezifiziert Ihre Gründe und Argumente schreiben, die Sie zu der Trennungsabsicht bewogen haben. Sie sehen, ich habe mich entschlossen, Ihnen in dieser schwierigen Situation zu helfen, soweit es in meinen Kräften steht, obwohl ich immer noch hoffe und glaube, trotz Ihres Telegramms, es wird nicht zum Schlimmsten kommen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Ihre Ehe mit Rudi endgültig zerbrochen sein sollte. Ich möchte unbedingt vermeiden, den juristischen Apparat einzuschalten. Es gibt sicher noch einen Weg der Versöhnung. Allerdings müssen Sie mir in aller Aufrichtigkeit einmal Ihre Ehe schildern, den Verlauf von Anfang an, bis Sie zu der heutigen Erkenntnis kamen. Ich war ja einige Jahre im Ausland. Sie wissen ja auch, warum. Ich habe also nicht die nötigen Einblicke. Scheuen Sie sich nicht, auch Dinge zu erwähnen, von denen Sie glauben, es ginge nur Sie beide an. Diese Dinge können sehr wichtig sein, vielleicht sogar für einen Psychiater, aber auch für die Versöhnung, wie für die Trennung. Also keine falsche Scham. Wir Anwälte sind da allerhand gewöhnt. Ganz ergebenst, Ihr Dieter Freund. Brief von Lilli Fein, immer noch Villa Oralia, an Dr. Dieter Freund, Düsseldorf, Oberkassel, wie gehabt. Ihr zartblaues Briefpapier muss ja übrigens ausgegangen sein. Oder für diesen langen Brief zu klein erscheinen. Sie benutzt kräftige Leinenbögen mit einem dekorativ eingeprägten Wappen. Lieber Doktor, also zuerst, hier ist die unterschriebene Vollmacht. Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft. Selbstverständlich verstehe ich Ihr Bemühen um Verständigung bzw. Versöhnung. Aber glauben Sie mir, dazu wird und kann es nicht kommen. Sie werden das auch verstehen, wenn Sie diesen Brief ganz gelesen haben. Ich folge nun Ihrem Wunsch und werde unsere Ehe, so wie sie sich in meinen Augen natürlich begeben hat, beschreiben. Sie waren ja damals, als es begann, auf Studienreise im Ausland und wissen den Anfang nicht so genau. Und ob mein Mann Ihnen immer alles wahrheitsgemäß erzählt hat, weiß wiederum ich nicht. Durch einen Krach, in des Wortes wahrster Bedeutung, lernten wir uns kennen. Ich war damals eine begeisterte Seglerin, Rudi liebte sein Motorboot über alles. Wer nun an diesem Kennenlernen Schuld hatte, hat sich infolge unserer Dickköpfe und unterschiedlichen Auffassungen vom Sport eigentlich nie genau feststellen lassen. Jedenfalls stießen unsere Boote damals so heftig zusammen, dass, außer uns beiden, fast nichts davon übrig blieb. Ich wachte erst im Krankenhaus mit einer Gehirnerschütterung wieder auf, als Rudi, dem wie durch ein Wunder nichts passiert war, sich nach seinem Opfer und dessen Wohlbefinden erkundigen wollte. Ich erfuhr von der Krankenschwester, dass er sich täglich um eine Besuchserlaubnis bemüht hatte. Man hatte ihn aber immer wieder abgewiesen, bis zu dem Tag, an dem es mir etwas besser ging. Als ich nun nach einem erholsamen Schlaf die Augen aufmachte, sah ich ihn mit dem bewussten ersten Blick. Und ich sah ihn noch viele Male, denn er, so sagte er damals, hätte sich sterblich in mich verliebt. Er war in der Zwischenzeit auch schon mal bei meinen Eltern gewesen, hatte jede Schuld und Verpflichtung auf sich genommen und hatte auch auf den Heiratsbusch geklopft. Nachdem meine Eltern ihrerseits sich orientiert hatten, hatte er bei ihnen Verständnis gefunden. Und nun lag es bei mir. Und Rudi lag mir. Es ergaben sich viele Berührungspunkte, gemeinsame Interessen, vor allem durch das Wasser. Kurz und gut, ich sagte eines Tages, ja. Im selben Jahr fand noch die Hochzeit statt, es folgten eine traumhafte Verlobungszeit und noch viel traumhaftere Flitterwochen. Meine Träume fast nur auf dem Wasser, mal im Segel, mal im Motorboot. Aber dann. Im dritten Jahr unserer Ehe starb Rudis Papa. Rudis Mama war schon lange tot. Der Vater hatte Rudi zum Universalerben eingesetzt und hinterließ ihm die berühmte Bootswerft der noch berühmteren Rennboote. Nun begann Rudis Leidenschaft. Hobby, Fimmel, Besessenheit. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Rudi war jetzt nicht mehr mit mir, sondern mit seinen Rennbooten und Motoren verheiratet. Er kannte jetzt nur noch seine Werft und den Motorbootsport. Er konstruierte mit seinen Ingenieuren neue Boote, er fand unzählige Verbesserungen und was das Schlimmste war, er fuhr selber diese Boote. Er beteiligte sich an allen großen Motorbootrennen und gewann einen Rekord nach dem anderen, hier und im Ausland. Seine Boote waren sehr gefragt und die Werft gewann Weltruhm. Im Anfang dieser Entwicklung war ich immer dabei, wenn er fuhr. Aber später konnte ich nicht mehr, weil diese gefährlichen Rennen mich zu einem Nervenbündel machten. Damals kamen auch die ersten Verstimmungen auf. Ich habe Rudi 100 Mal gebeten und beschworen, mit den Rennen aufzuhören und nur noch in der Werft zu arbeiten. Er versprach stets, nur noch diese eine Meisterschaft, nur noch diesen einen Titel und dann mache ich Schluss damit. Aber es lockten immer neue Titel und Rekorde, auch wuchs die Konkurrenz. Also ging es weiter wie bisher, aber jetzt ohne mich. Ich wurde auf die Motorboote direkt eifersüchtig. Eifersüchtiger als auf irgendein Mädchen, das er sich aufgegabelt hätte oder sogar hatte. Mein Gott, ein hübsches Mädchen für eine Nacht. Welcher Mann tut das nicht? Das habe ich immer verziehen. Das ist doch heute kein Scheidungsgrund mehr. Aber meine Rivalinnen waren schlanke Boote, meine Konkurrentinnen heiße Motoren. Ich fühlte mich vernachlässigt. Das sagte ich Rudi immer wieder. Er reagierte darauf stets ungehalten und scharf. Auch eine lauthals geäußerte Behauptung, dass er mich immer noch liebe, brachte unsere ledierten Beziehungen nicht wieder in Ordnung. Es kriselte ziemlich heftig in unserer Ehe. Fragen Sie nur Rudi. Mein Gott, der Brief wird immer... Mir kommen die Tränen. Ich sehe schon nicht mehr, was ich schreibe. Es ist dies auch alles, was ich zu sagen habe. Ihre Lilly Fein. Luftpostbrief. Dr. Dieter Freund an Mr. Rudi Fein, Dorset Hotel, Chicago, Evanston. Lieber Rudi, hier die Abschrift des Briefes deiner Frau an mich, in dem sie mir die Umstände aufzeigt, die sie zur Absicht, sich von dir zu trennen, geführt haben. Ich begreife das zwar alles nicht ganz, ich habe auch nie das Geringste geahnt, aber ich muss es zur Kenntnis nehmen. Ich weiß, dass du mit deiner Werft, deiner Fabrik, deinen Booten große internationale Erfolge hast. Auch deine eigenen Rennerfolge habe ich ja teilweise miterlebt, aber dass gerade diese der Anlass für Lillys Entschluss sind, überrascht mich sehr. Sollten die Behauptungen deiner Gattin der Wahrheit entsprechen, so könnte dein Hobby, so wie sie es schildert, als Scheidungsgrund im Sinne des Paragraphen 49 des Ehegesetzes gewertet werden. Überlege das mal. Ich weiß wirklich nicht, was zu tun ist. Was soll ich da raten? Wem? Dir? Ihr? Wirst du bald kommen? Wirst du dir einen Anwalt nehmen? Ich kann dich ja nun nicht mehr vertreten, da ich Lilly vertrete. Ich könnte nur raten. Ich bin begierig auf deine Antwort. Dein Freund Dieter. Brief via Airmail von Rudi Fein, Dorset Hotel, an Dr. Dieter Freund, 4 Düsseldorf Oberkassel. Lieber Dieter, ich bin einigermaßen überrascht und schockiert über deinen Brief und das darin zum Ausdruck kommende Verhalten deinerseits. Ich dachte immer, du seist mein Freund. Und jetzt stehst du auf Lillys Seite. Übrigens sind ihre Behauptungen unqualifizierbar. Weil ich mich für meine Firma einsetze, um Qualitätsverbesserung meiner Produktion bemüht bin, auch selber meine Boote ausprobiere, vorführe und mit ihnen siege, was ja nur wiederum der Firma zugutekommt, bin ich ein Ehemann, der seine Frau betrügt, vernachlässigt, schlecht behandelt? Das ist doch lächerlich. Soll ich meine Arbeit und die meines Vaters etwa im Stiche lassen und händchenhaltenderweise den liebenden Ehemann spielen? Ich käme mir wie ein Deserteur vor. Lilly soll sich mal an ihre eigene Nase fassen. Ihre Ambitionen sind auch nicht gerade ehefördernd. Sie ist eine wütige Sammlerin, eine Sammlerin von Menschen, die sie beherrschen will und die sie anhimmeln. Sie muss und will immer im Mittelpunkt sein. Ich glaube, dass sie auf meine Erfolge eifersüchtig ist. Entschuldige, wenn ich jetzt auch noch anfange, Nachteiliges über Lilly zu sagen. Aber ich muss mich meiner Haut wehren. Dabei liebe ich sie sehr. Viel zu sehr. Sage das aber nicht. Sage ihr nur, dass ich sehr enttäuscht bin von ihr. Und dass ich ihren Auszug aus der Wohnung und die Reise nach Italien sehr hässlich finde. Sage... Nein. Sage nichts mehr. Ich bin wütend. Ich werde mir auch einen Anwalt nehmen. Der soll dir und ihr alles sagen. Wir werden dann ja sehen, wer diese Zerwürfnisse verschuldet hat. Trotzdem, in alter Freundschaft, dein Rudi. PS. Übrigens, ich kann nicht kommen. In 4 Wochen ist die Weltmeisterschaft Klasse 07 vor Windermere, England, die ich mir unbedingt holen will. Brief von Dr. Dieter Freund, Düsseldorf, an Signora Lilly Fein, Villa Oralia, etc., etc. Sehr geehrte gnädige Frau, in der Anlage den letzten Brief Ihres Gatten, den ich gestern erhielt. Ein trauriger Brief, so wenig hoffnungsvoll. Finden Sie das nicht auch? Obwohl ein kleiner, kurzer Satz mir doch etwas Hoffnung gegeben hat, dass Rudi nicht alles wahrmachen wird, was er andeutet. Ich bin wirklich gespannt, ob er sich einen Anwalt nehmen wird und wer das sein wird. Auch bei Ihnen, gnädige Frau, stellte ich im letzten Brief fest, dass noch nicht alle Gefühle für Ihren Gatten erkaltet sind. Sie schrieben, Sie hätten stets bei den Bootsrennen um das Leben Ihres Rudi gezittert. Zittert man um Hekuba? Bitte, gnädige Frau, warten Sie auf meinen nächsten Brief, in dem ich Ihnen den neuesten Stand der Dinge gegen Anwalt mitteilen werde. Wenn es ein vernünftiger Kollege ist, werde ich auch mit ihm vernünftig reden können. Und er wird vernünftig mit Rudi reden, sodass der eventuelle Sühnetermin noch ein voller Erfolg sein kann. So hoffe ich also weiter. Viele Grüße, Ihr Dieter Freund. Brief, Espresso, von Lilli Fein an Rechtsanwalt Dr. Freund. Lieber Dr. Freund, leider kann ich Ihrer Bitte nicht Folge leisten, nämlich so lange zu warten, bis Sie mir Neuigkeiten mitteilen. Ich muss erst einmal Ihnen eine Neuigkeit mitteilen. Und was für eine? Ich werde beobachtet. Ein Detektiv ist hinter mir her. Ich kam auf eine sehr ungewöhnliche Art hinter diese Bespitzelung. Ich wohne hier, wie Sie aus meinen Briefen ersehen haben, in der Villa Oralia. Eine entzückende kleine Villa, die dem Conte de Fiascello gehört. Ein reizender älterer Herr, der geschäftlich oft in Rom ist und mir die Benutzung der Villa fast ganz überlassen hat. Ich darf hier tun, was ich will. Der Conte hat viele interessante Bekannte und Freunde und hat schon ein paar Mal meinetwegen kleine Partys arrangiert, zu denen er seine Freunde, Bekannte und auch Verwandte eingeladen hat. Alles außergewöhnliche Menschen, die zu mir, einer Ausländerin und Bürgerlichen, ganz reizend sind. Ich durfte auch selbst eigene Partys veranstalten, zu denen ich dann meine Bekannten, die ich hier in der kurzen Zeit meines Aufenthaltes kennenlernte, einlud. Leute aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und auch einige Amerikaner, die sich hier niedergelassen haben. Natürlich sind auch einige Verehrer dabei. Oh, bitte, Doktor, alles in Ehren natürlich. Aber es schmeichelt einem immer wieder, wenn man noch Erfolg hat. Und wie lange habe ich das entbehrt? Rudi würde natürlich sagen, ich sammle Menschen, ich wolle glänzen und im Mittelpunkt stehen. Natürlich habe ich gern Leute um mich herum, warum auch nicht? Sie haben übrigens nie mein Eheleben belastet oder gar gestört, wie Rudis entsetzliche Bote das letztlich taten. Doch nun zurück zum Detektiv. Eine Party fand vergangene Woche bei der Contessa Isabella della Parma statt, einer bezaubernden jungen Frau, die sich übrigens von ihrem Mann, der ein berühmter Herrenreiter ist, hat scheiden lassen. Vor lauter Reden über Wassergräben, Hürden, Ochsen und dreifachen Hindernissen kam zwischen ihnen, wie sie lustig erzählte, kaum noch ein persönliches Gespräch zustande. Ein komischer Zufall, finden Sie nicht? Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei Ihrer Party. Sans façon. Es kann jeder kommen, wer will. Es waren viele Leute da, viele, die ich noch gar nicht kannte. Ein Mann, ein Deutscher, unverkennbar an seiner überkorrekten Kleidung. Meine Italiener sind da ganz anders, salopp und trotzdem schick. Also dieser Deutsche schwänzelte andauernd um mich herum und versuchte, mit mir ins Gespräch zu kommen. Aber ich war an diesem Abend stets in Gesellschaft vom Conte, der mich vollkommen mit Beschlag belegte. Plötzlich kam die Contessa Isabella della Parma auf mich zu, zog mich in eine Ecke und fragte mich, ob ich diesen Deutschen kennen würde, ob ich ihn eingeladen hätte. Ich verneinte natürlich. Und dann sagte sie mir, dass er sie gefragt hätte, ob ich mit dem Conte ein Verhältnis habe. Stellen Sie sich das vor. So eine Frage an die Contessa. Auf ihrer Party. Schnurstracks ging ich zu dem Deutschen, fragte ihn, wieso er zu dieser unverschämten Frage käme, worauf er zu mir sagte, dass diese Art Fragen zu seinem Beruf gehörten. Er wäre Detektiv und habe die Aufgabe, mich hier ein wenig zu beobachten. Als ich nach seinem Namen und Auftraggeber fragte, schwieg er natürlich und wollte nichts sagen und verschwand. Was sagen Sie dazu? Natürlich weiß ich, wer dahinter steckt. Mein Rudi. Sagen Sie ihm nur, auch wenn er mir Detektive nachspionieren lässt, ich wüsste, was ich zu tun und zu lassen hätte. Aber so ist er. Sie sehen es jetzt selbst. Er darf tun, was er will. Wegbleiben, Bootsrennen fahren. Entgegenkommen. Nicht einen Schritt. Ich bin neugierig, was Sie zu diesem Detektiv sagen werden. In Eile, Ihre Lilli Fein. Brief von Rechtsanwalt Anton Grimm. 4 Düsseldorf-Unterrad, Ringweg 7 an, Rechtsanwalt Dr. Dieter Freund, Kanzlei, 4 Düsseldorf, 6, Mörsenbroichstraße 27. Übrigens, an dieser Stelle muss gesagt werden, dass wir alle Namen und Adressen geändert haben. Also Identitäten mit lebenden Personen sind nicht gegeben. Anschreiben oder Anrufe an die Beteiligten sind daher zwecklos. Sehr geehrter Herr Kollege, erlauben Sie mir, dass ich mich mit heutigem als Wahrer des Rechts von Herrn Rudi Fein vorstelle. Wie mir Herr Fein aus New York mitteilt, sind Sie seit vielen Jahren mit der Familie Fein amikal verbunden und wissen daher um deren Eheprobleme. Wie ich ferner höre, hat sich Frau Lilli Fein, die ja schon durch Verlassen der gemeinsamen Wohnung und Abreise nach Italien ein schuldhaftes Verhalten bekundete, mit der Vertretung ihrer Absicht der Ehetrennung an Sie gewandt. Aus der Korrespondenz Ihrerseits mit Ihrer Mandantin, in die mir Herr Fein Einsicht gewährte, ersehe ich, dass Sie sich mit Nachdruck sowohl bei Frau Fein wie auch bei Herrn Fein für eine Verständigung der Eheleute einsetzen. Wie ich des Weiteren ersehe, halten aber die Eheleute an ihren Entschlüssen und Absichten fest. Herr Fein umso mehr, als seine Gattin als erste den provozierenden Schritt des Auszugs aus der Wohnung und der Abreise nach Italien getan hat. Durch dieses Verhalten aufs Tiefste in seiner Ehre als Ehemann verletzt, besteht nun mein Mandant, unterstützt durch meine Beratung, auf einer gerichtlichen Entscheidung hinsichtlich der von Frau Fein aufgeworfenen Fragen der Verletzung der ehelichen Pflichten. Ich werde Ihnen in Bälde, wenn ich alle diesbezüglichen Unterlagen, Beweisstücke und Beobachtungen beisammen habe, die Klageschrift zukommen lassen, die wir dann beim Gericht einreichen können, um einen baldigen Termin zu bekommen. Ihrer geschätzten Antwort entgegensehend, mit kollegialem Gruß, Ihr Anton Grimm, Rechtsanwalt. Kanzlei Dr. Freund an Kanzlei Anton Grimm, Rechtsanwalt, beide Düsseldorf. Sehr geehrter Herr Kollege, ich bestätige Ihr wertes Schreiben vom 17. dieses Monats. Mit Befremden entnehme ich diesem Brief Ihre bedenkliche Absicht, à tout prix eine Scheidung der Eheleute Fein, noch dazu so rasch wie möglich, herbeizuführen. Ich kenne, wie Sie richtig erwähnen, die beiden Eheleute seit Jahren sehr gut, habe aber nie etwas von deren Eheproblemen bemerkt, wie Sie mir unterstellen wollen. Es kann sich also meiner Ansicht nach bei beiden nur um eine augenblickliche Verstimmung handeln, die sicher von beiden Seiten auch durch ein Fehlverhalten des einen oder anderen noch genährt wurde und dann plötzlich und unkontrolliert diese Trennungsabsicht hervorrief. Aber aus dieser sicher vorübergehenden Verstimmung einen Scheidungsprozess mit Hervorhebung schuldhaften Verhaltens zu konstruieren, erscheint mir unangebracht. Bei meiner Mandantin und auch bei meinem Freund Rudi Fein handelt es sich um zwei kluge, intelligente, integere Menschen mit tadellosen Charakteren, die sicher kleine Fehler haben. Aber wer hätte die nicht? Das sollten wir, verehrter Herr Kollege, bei unserer Erfahrung in Scheidungssachen wissen. Es ist daher zum Beispiel auch vollkommen deplatziert und wiederum unangebracht, meine Mandantin von Detektiven überwachen zu lassen, ganz abgesehen von der Form, in der das in letzter Zeit in Italien praktiziert wurde. Nach wie vor vertrete ich meinen oben erwähnten Standpunkt und werde mich dementsprechend auch gegenüber meinem Freund Rudi bemühen, die eheliche Verstimmung auf gütlichem Wege aus der Welt zu schaffen. Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Kollege, dabei um Ihre Unterstützung. Sie brauchen also keine Unterlagen und Beobachtungen zu sammeln. Wenden Sie Ihre ganze Überzeugungskraft bei meinem Freund Rudi an und schildern Sie ihm eine Scheidung und deren Folgen von der menschlichen Seite gesehen als denkbar unangebracht, sicher auch in diesem speziellen Fall als unnötig, vor allen Dingen aber für zwei solche Menschen als unwürdig. Mit dieser Bitte grüße ich Sie hochachtungsvoll als Ihr Dieter Freund. Einschreiben. Kanzlei Anton Grimm, Rechtsanwalt, an Kanzlei Dr. Dieter Freund. Sehr geehrter Herr Kollege, zuerst einmal möchte ich Sie unter Bezugnahme auf Ihr letztes Schreiben höflichst darauf aufmerksam machen, dass ich, der ich alle meine Examina mit summa cum laude bestanden habe, es ablehnen muss, mir vorschreiben zu lassen, wie ich meine Prozesse zu führen habe. Ich habe auf dem Gebiet des Scheidungsprozesses meine Erfahrungen. Ich habe alle die mir angetragenen Scheidungen mit Erfolg durchgeführt. Ich weiß, wie heilsam Scheidungen sein können, wie zwei Menschen wieder glücklich werden können, wenn man sie von diesem untragbaren Joch erlöst. Die Rechtsprechung heutzutage sieht ja auf diesem Gebiet große berechtigte Reformen auf uns zukommen. Darüber hinaus, werter Herr Kollege, möchte ich Sie auf einiges aufmerksam machen, was Sie leichtfertig übersehen haben. Der Anstoß zur Scheidung kam ja wohl von Frau Lilly Fein, Ihrer Mandantin. Sie haben es nun als Folge Ihrer emotional bedingten Einstellung zu den Eheleuten Fein, Sie nennen es sogar Freundschaft, verabsäumt, Ihre Mandantin als Klägerin zu artikulieren, so dass meine Mandanten mit Fug und Recht aufgrund des Verhaltens Ihrer Mandantin die Rolle des Klägers zugefallen ist und Sie also von mir als seinem Vertreter die Klageschrift zugestellt erhalten werden. Sie haben im Gegensatz zur fairen Usance auch fortlaufend während des schwebenden Streitfalles mit meinem Mandanten korrespondiert und versucht, Einfluss auf ihn zu nehmen, bis ihm diese Einmischung zu viel wurde und er mich um meine Hilfe ersuchte, da er sich in seinen Entschlüssen durch sie gehindert sah. Von ihm stammt übrigens auch die Idee der Beobachtung seiner Gattin durch einen Detektiv. Ich betone einen Detektiv, nicht mehrere, wie Sie mir unterstellen wollen. Unterstellungen dieser Art, da sie nicht der Wahrheit entsprechen, muss ich mir energisch verbitten. Ich kenne meine Aufgabe und werde sie so durchführen, wie ich sie im Sinne der Gerechtigkeit und des Rechts und zugunsten meines Mandanten für richtig halte. Hochachtungsvoll, Anton Grimm, Rechtsanwalt. Luftpostbrief, Dr. Dieter Freund, Düsseldorf-Oberkassel, an Frau Lili Fein, Villa Oralia. Sehr geehrte gnädige Frau, der Anwalt von Rudi ist eine Katastrophe, jedenfalls für mich. Ich komme und komme mit ihm zu keinem vernünftigen Gespräch. Ich lege Ihnen die Korrespondenz, die ich mit ihm in der letzten Zeit geführt habe, einmal zu Ihrer Kenntnisnahme bei. Verzeihen Sie, wenn ich immer noch mit Versöhnung rechne. Ich will und will es nicht glauben, dass meine beiden Freunde so auseinandergehen. Rudi schrieb mir einmal, dass er Sie noch immer liebe. Viel zu sehr liebe. Erinnern Sie sich? Ich habe Ihnen damals seinen Brief geschickt. Sie wiederum schrieben mir einmal, Sie hätten bei den Bootsrennen, in denen Rudi fuhr, immer um sein Leben gezittert. Jetzt ist nun bald sein Start zur Weltmeisterschaft. Liebe gnädige Frau, berührt Sie das nicht? Ich schreibe, auch wenn Rudis Anwalt mir das wieder verübelt und als Unfairness bezeichnet, heute noch einmal an Rudi, in meinem Sinne, verbunden mit der großen Bitte, Ihnen zuliebe, bei diesen Weltmeisterschaftsrennen nicht zu starten. Hoffentlich erreicht ihn mein Brief noch rechtzeitig. Denn es könnte ja sein, dass er schon auf dem Weg nach London zum Start für die Weltmeisterschaft ist. Halten Sie mir die Daumen. Ergebenste Grüße. Ihr Dieter Freund. Einschreiben, Kanzlei Anton Grimm, Rechtsanwalt, an Dr. Dieter Freund. Sehr geehrter Herr Kollege, in der Anlage die Klageschrift, zu der ich um Ihre Stellungnahme bitte. Vom Gericht, dem ich Sie ebenfalls vor Tagen eingereicht habe, habe ich schon die Zusage, dass in Bälde, wahrscheinlich aufgrund meiner persönlichen Beziehungen, der Sühnetermin anberaumt werden soll. Da Herr Fein zu dieser Zeit wohl nicht verfügbar sein wird, er bestreitet ja die für ihn und seine Firma so äußerst wichtige Weltmeisterschaft in Windermere, und wahrscheinlich Frau Lili Fein infolge ihrer vielen gesellschaftlichen Verpflichtungen in Italien auch zu dem Sühnetermin nicht anwesend sein wird, werden wohl nur wir beide uns vor dem Sühnerichter treffen. Und da eine Verständigung zwischen uns schwer möglich sein wird, uns bald wieder trennen und dem Gericht den endgültigen Scheidungstermin überlassen können. Ergebenst Anton Grimm, Rechtsanwalt. PS. Sie haben schon wieder meinem Mandanten geschrieben. Ein solches unkollegiales Verhalten ist unqualifizierbar. Ich halte mir den entsprechenden Schritt bei der Anwaltskammer vor. Brief via Airmail Express von Dr. Dieter Freund, Düsseldorf, an Mr. Rudi Fein, zurzeit Dorset Hotel, Chicago, Illinois, USA. Lieber Rudi, was hast du dir da für ein besonderes Exemplar Anwalt ausgesucht? Ich weiß, es gibt in unserem Beruf Anwälte, die zwar das Recht durchaus studiert haben, die aber trotzdem Menschen geblieben sind und keine Paragraphenritter wurden. Manchmal denke ich nämlich ganz im Stillen, was ist das für ein Recht, das man erst studieren muss? Und dann ist man noch stolz darauf, die Examina und Prüfungen summa cum laude bestanden zu haben, wie es dein Anwalt so eingebildet behauptet. Dein Anwalt, ich darf das als alter Freund zu dir sagen, ist aber ein ganz böser Finger. Erinnerst du dich noch an unsere schöne Jugendzeit, als wir diese Pop-Terminologie benutzten? Bitte zeige diesen Brief deinem Anwalt bloß nicht, sonst habe ich noch eine Beleidigungsklage am Hals. Er drohte mir schon in ähnlicher Weise. Ich glaube zwar nicht, dass dieser Paragraphenhengst den oben erwähnten Ausdruck kennt, beziehungsweise überhaupt mal jung gewesen ist. Er schreibt mir übrigens, dass bald der Sühnetermin anberaumt werden könnte. Das genaue Datum weiß ich noch nicht. Sage mir deine Dispositionen, damit ich weiß, ob du den Termin wahrnehmen kannst. Sage doch die Weltmeisterschaft einfach ab. Geht das? Ich würde dann auch bei Lilly bestimmt erreichen, beim Termin dabei zu sein. So hoffe ich wenigstens. Viele Grüße, dein Dieter. PS. Wenn du aber doch startest, toi, toi, toi. Ich drücke alle Daumen. Aber starte lieber nicht. Brief von Dr. Dieter Freund an Frau Lili Fein, zurzeit, naja, immer noch Sempre Bene, Villa Oralia. Verehrte gnädige Frau, ich erfahre, dass in Bälde der Sühnetermin stattfinden wird. Bitte halten Sie sich bereit, dass Sie diesen Termin wahrnehmen können. Hoffentlich fallen in diese fragliche Zeit nicht allzu viele gesellschaftliche Verpflichtungen, die ich Sie dann bitten müsste, abzusagen. Dieser Termin ist äußerst wichtig. Rudis Anwalt allerdings erwähnt ihn in seinem Brief an mich mit geradezu höhnischer Gelassenheit. Er meint, beide Parteien, also Sie und Rudi, würden bei dem Termin nicht da sein. Nur wir Anwälte würden uns gegenüberstehen. Na, diesen Gefallen wollen wir ihm doch nicht tun. Nicht wahr? Liebe verehrte gnädige Frau, das genaue Datum erhalten Sie noch gesondert und früh genug. Beste Grüße, Ihr Dieter Freund. Geschäftsbrief der Direktion Dorset Hotel Chicago an Mr. Freund, Düsseldorf, Germany. Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, dear Mr. Freund, wir erhielten vor einigen Tagen einen Brief an Mr. A. Fein, der in unserem Hotel wohnte. Dieser Brief ist von Ihrem Office. Mr. A. Fein ist von hier abgereist. Er hat keine Adresse hinterlassen. Er hat den Manager unseres Hotels gebeten, alle für ihn noch ankommende Post, speziell die von Ihrem Office, an seinen Rechtsanwalt, Mr. Grimm, zu senden. Das haben wir getan. Wir hoffen, in Ihrem Sinne gehandelt zu haben. Very sincerely, yours, I.B. Fehler, Manager. Brief, feines Leinen mit geprägtem Wappen. Von Arturo Conte di Fiascello, Villa Oralia, Sempre Bene. Sehr geehrter Dr. Freund, ich schicke Ihnen den Brief, den Sie an Signora Lilly Fein geschickt haben, zurück. Signora Fein wohnt nämlich nicht mehr bei mir. Sie ist plötzlich abgereist. Ich war vorgestern nicht hier. Ich war in Rom. Ich weiß nicht, wohin Signora Lilly gefahren ist. Meine Cameriera hat nicht verstanden, was Signora Fein beim Abschied gesagt hat. Meine Cameriera sagte nur, dass Signora Lilly sehr aufgeregt war und in großer Eile abgereist ist. Ich schicke Ihnen daher den an Signora Fein gerichteten Brief per Express zurück. Cordiali saluti, Conte Fiascello. Einschreiben. Kanzlei R.A. Anton Grimm an Kanzlei R.A. Dr. D. Freund. Geehrter Dr. Freund, was Sie wohl nicht erwartet haben, ich bin im Besitz des Briefes, den Sie an meinen Mandanten nach Chicago geschrieben haben. Übrigens wieder ein Verstoß gegen berufliche Fairness. Noch einmal lasse ich mir das nicht gefallen. Ich habe den Brief geöffnet und gelesen, da ich von Herrn Fein Vollmacht habe und ermächtigt bin, alle an ihn adressierte Post, die mit seiner Scheidung zu tun haben könnte, zur Kenntnis und zu den Akten zu nehmen. Das tue ich in diesem Fall besonders gern. Ihr Brief hat mich nicht überrascht, weder vom Inhalt noch vom Stil her. Sie haben eine mehr als merkwürdige Auffassung von unserem Beruf und fällen eigenartige Werturteile über Ihre Berufskollegen. Wenn Sie aber glauben, ich würde Sie wegen Beleidigung verklagen, so irren Sie sich. Sie sind mir, um Ihre Pop-Terminologie zu gebrauchen, um einige Nummern zu klein. Ich freue mich jetzt schon außerordentlich, einen so progressiven Kollegen beim Sühnetermin nun persönlich einmal in Augenschein nehmen zu dürfen. Hochachtungsvoll, Anton Grimm, Rechtsanwalt. Brief von Frau Lilly Fein, zurzeit St. Christopher's Hospital, Windermere, Moorcamp Bay, Great Britain, an Dr. Dieter Freund, Düsseldorf, Oberkassel. Lieber, ach was, ich sage es einfach. Lieber Freund, so, da steht es. Es ist bestimmt nicht falsch. Sie sind ein Freund, wie Ihr ganzes Verhalten in der letzten Zeit bewiesen hat, nicht nur von Rudi. Ich hoffe, wenn Sie den Brief gelesen haben, auch von mir. Warum? Nun, jetzt kommt eine große Zusammenfassung der letzten ereignisreichen Tage. Also, Ihre letzten Briefe wiesen mich immer wieder auf Rudis Weltmeisterschaftsstart hin. Und je näher der bewusste Tag kam, desto unruhiger wurde ich. Ich hatte in Ihrer Kanzlei angerufen, um zu erfahren, ob Sie zum Rennen fahren würden. Ihr Büro sagte mir aber, dass Sie wegen wichtiger Grundstücksverhandlungen nach Spanien geflogen seien. Also war ich mit meiner Unruhe allein. Mir gingen immer wieder Rudis Sätze, ich liebe Sie ja immer noch, viel zu sehr, durch den Kopf. Und nolens volens auch beunruhigende Gedanken an Rudi. Am Tage des Rennens, das ja in der Eurovision übertragen wurde, auch Italien war angeschlossen, schaltete ich ein. Der Empfang war sehr gut und plötzlich sah ich Rudi. Wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, muss ich sagen, mir klopfte das Herz bis zum Hals, wie in alten Tagen. Und ich begann auch wieder zu zittern. Rudi sah gut aus, erholt und sicher. Und dann sah ich ihn in sein Boot steigen. Die letzten Sekunden vor dem Start. Von Rudi, der ja Favorit war, brachte das Fernsehen viele Großaufnahmen. Rudi verriet keine Nervosität. Und plötzlich Pistolenschuss und Start. Und nun begann wieder eine irrsinnige Raserei. Die Boote waren mehr in der Luft als auf dem Wasser. In lebensgefährlichem Tempo sprangen die Boote über die Wellen, die die anderen machten. Rudi lag in ausgezeichneter Position bis... Ja, bis... Es sah grauenvoll aus. Das Boot schoss kerzengerade in die Luft, überschlug sich und Rudi wurde im hohen Bogen hinausgeschleudert. Boot und Rudi schlugen dann aufs Wasser. Das Boot zerbrach in seine Bestandteile. Rudi, Gott sei Dank, nicht. Rettungsboote fischten den Ohnmächtigen heraus. Ich war außer mir, rannte in mein Zimmer, packte das Notwendigste zusammen und fuhr dann zu dem hiesigen kleinen Flugplatz in der Hoffnung, dort irgendjemanden zu finden, der mich zu Rudi fliegen könnte. Ich hatte Glück. Einer meiner amerikanischen Freunde, der gerade sein Flugzeug volltankte, flog mich nach Rom, wo ich bald Anschluss mit einer regulären Maschine hatte. Hier angekommen, erfuhr ich durch die Rennleitung, in welchem Spital Rudi lag. Und nun bin ich bei ihm. Ich sitze an seinem Bett und schaue ihn, während ich schreibe, immer wieder an. Er schläft. Er atmet tief und ruhig. Jetzt ist es umgekehrt, wie damals bei unserem Kennenlernen. Jetzt hat Rudi die Gehirnerschütterung. Aber sonst ist ihm nichts passiert. Er hat auch schon, als er einmal wach war, mich erkannt und angelächelt. Ich war ganz gerührt. Ich glaube, es wird alles wieder gut. Ich will es so. Und ich glaube, Rudi will es auch. Jetzt blinzelt er mit den Augen. Er fragt mich, an wen ich schreibe. Er will auch schreiben. Hier sind seine Zeilen. Du Mistkäfer. Warum warst und bist du nicht hier? Dann könnte ich dir sagen, ich fahre nie. Nie mehr. Dein Rudi. Jetzt schreibe ich wieder weiter. Rudi ist doch noch sehr benommen. Eben sagte er mir, dass er heute noch ein Telegramm an seinen Anwalt, Herrn Anton Grimm, ihren Busenfreund, absenden will mit der Nachricht. Na, Sie können sie sich ja denken. Tausend Dank für alles, was Sie getan haben. Alles Liebe von uns beiden. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Lilly und... Rudi. PS. Rudi lässt bitten, alle aufgelaufenen Kosten bei Rechtsanwalt Grimm zwischenzeitlich zu erledigen. Danke. Telegramm aus Windermere, Westmoreland, Bestimmungsort 4 Düsseldorf Unterrad, Kanzlei R.A. Anton Grimm. Ersuche um Stornierung meines Scheidungsbegehrens. Stopp. Rechtsanwalt Freund wird alle Kosten regeln. Stopp. Rudi, fein. Telegramm von Dr. Dieter Freund aus Düsseldorf an Mr. und Mrs. Rudi Fein, St. Christopher's Hospital, Windermere, Great Britain. Meine innigste Anteilnahme und Gratulation euch beiden. Stopp. Wünsche baldigste Besserung. Stopp. Freue mich auf das Wiedersehen. Stopp. Euer Freund. Brief Rechtsanwalt Anton Grimm an Rechtsanwalt Dr. Dieter Freund per Adresse Kanzlei. Geehrter Herr Kollege, nun haben Sie also mit Ihrer eigenartigen Methode das erreicht, was Sie erreichen wollten. Ob das aber ein Erfolg ist und bleiben wird, erlaube ich mir aufgrund meiner Erfahrungen, damit meine ich die von mir durchgeführten Scheidungsprozesse, zu bezweifeln. Wie oft ist gerade ein so plötzlich gefasster Entschluss wie der des Ehepaares Fein nur eine geleimte Sache? Aber wem sage ich das? Sie scheinen ja noch in der Zeit zu leben, als Ehen zwischen Partnern, die ohne Missverständlichkeiten, also Lügen, ihre Wünsche nicht auszusprechen wagten und ihre Konflikte nicht offen austragen konnten, als solche Ehen noch lebenslänglichen Haftstrafen glichen. Wer in unserem Beruf überholte Klischeevorstellungen nicht endlich einmal abbauen will, hat das Recht verloren, sich Anwalt des Rechtes zu nennen. Ich kann Ihnen also zu Ihrem Erfolg nicht einmal gratulieren und dem Ehepaar Fein nicht einmal Glück und Dauer wünschen. Ich kann Sie alle drei nur bedauern. Ergebenst Anton Grimm, Rechtsanwalt. PS. Meine Kostenaufstellung geht Ihnen wunschgemäß in den nächsten Tagen zu. Brief Rechtsanwalt Dr. Dieter Freund, Privatanschrift 4 Düsseldorf-Oberkassel, Schönfeldstraße 35, an Herrn Rechtsanwalt Anton Grimm, Kanzlei, Ringweg 7, 4 Düsseldorf-Unterrad. Sehr geehrter Herr Grimm, ich habe Ihr aufklärendes und informierendes Schreiben erhalten. Ich lese mit Vergnügen, mit welcher Intensität und Verantwortung Sie stets die Ihnen übertragenen Scheidungsprozesse erledigten und weiter in Ihrem Sinne erledigen wollen. Leichtfertig geäußerte Scheidungsabsichten, unqualifizierbare Klageschriften, nicht wahrgenommene Sühnetermine, eiligst angesetzte Haupttermine, Streitplädoyers der Anwälte, Schuldspruch des Richters und fix und fertig ist der Fall. Der nächste, bitte. Man hat wirklich nicht umsonst studiert. Nun studieren wir leider aber nur abstrakte Paragraphen, deren Auslegung fehlbaren Menschen überlassen wird. Menschen kann man nicht in das bürgerliche Gesetzbuch pressen. Da hilft nicht einmal ein Summa cum laude. Menschen stolpern in den Paragraphen bald, verirren sich und finden meistens nicht mehr hinaus. Aber dabei sollten wir ihnen helfen. Das ist die Aufgabe, die ich meinerseits mit aller mir zu Gebote stehenden Intensität als Rechtsanwalt zu lösen versuche. Das Mysterium Mensch und das Wunder Liebe, beides ist so wertvoll, dass nicht allein trockene Jurisprudenz über das Schicksal zweier Menschen entscheiden und urteilen sollte. Über das Schicksal des Ehepaares Fein hat der Höhere entschieden, der nicht studiert hat, der weiß, was Menschen sind und die Liebe vermag. Vielleicht werden Sie, Herr Grimm, das auch eines Tages erfahren. Das wünscht Ihnen von ganzem Herzen Ihr Ihnen sehr ergebener Kollege, Dr. Freund. Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie Fein gegen Fein. Eine Geschichte in Briefen von Theo Lingen. Die Mitwirkenden waren Frau Lili Fein, Andrea Jonasson, Rudi Fein, ihr Mann, Günther Ungeheuer. Rechtsanwalt Dr. Dieter Freund, Peter Passetti. Rechtsanwalt Anton Grimm, Hans Korte. Mr. Fetscher, Rolf Ditschun. Conte de Fiascello, Qualtiero Guidi. Die Zwischentexte sprach Theo Lingen. Ton und Technik, Günter Hess, Dagmar Schlandt und Heidi Nüssel. Aufnahmeleitung Hans Eichleiter. Regie Heinz-Günther Stamm. Dunkelkammer. Die Krimikolumne. Von und mit Tobias Gulis. Wieder da. Drei beinahe schon vergessene große Autoren der Kriminalliteratur. Das passiert ständig. Autoren werden vergessen. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Und dann erinnert sich jemand, weiß, dass er da schon mal was Tolles gelesen hat, liest wieder und ist erneut und immer noch entzückt. Intelligente Verleger sollten einen extra Briefkasten haben für Wiedervorlagen. Wieder zu lesende, wieder und neu zu entdeckende Bücher. In diesem Jahr sind drei Autoren aus der unverschuldeten Versenkung wieder aufgetaucht, deren Lektürepflicht für junge Autoren und für die Krimi-Fans ein Vergnügen sein sollte. Das erste und wichtigste Buch heißt schlicht Ledlaw. Geschrieben hat es der Glasgower Autor William McIlvaney 1977. Als ich 2005, immerhin 28 Jahre später, Gelegenheit hatte, mit Ian Rankin zu sprechen, erzählte er mir, dass er ohne dieses Buch niemals angefangen hätte, seine eigene Jekyll und Hyde-Geschichte zu schreiben. Die handelte von einem Mann, der von der britischen Armee zu Testzwecken gefoltert worden und daran beinahe zerbrochen war. Sein Name, John Rebus, steht heute für beste britische, beste schottische Kriminalliteratur. Wie dieser jüngere John Rebus ist auch Detective Inspector Ladlaw kein Law and Order Rambo, sondern ein Zweifelnder. In dem Roman heißt es über ihn, er war Polizist und fragte sich immer öfter, wie es dazu hatte kommen können. Er war ein potenziell gewalttätiger Mensch, der Gewalt verabscheute, ein untreuer Verfechter der Treue, ein umtriebiger Mann, der sich danach sehnte, verstanden zu werden. Ladlaw, das heißt so viel wie abgelegtes Gesetz, ist in der neueren Kriminalliteratur einer der ersten Kommissare, die etwas verstehen wollen und können. Nach einer langen Reihe von Dirty Harrys war er wieder einer derer, die etwas von der Zwieschlächtigkeit der menschlichen Natur und der Gewalt der Vorurteile wusste und nicht gleich die Knarre zog. In seinem ersten Fall ist das genau richtig. Ein junger Kerl will beweisen, dass er nicht schwul ist, indem er ein Mädchen erschlägt. Jetzt ist die ganze Stadt hinter dem Monster, hinter dem Mörder her und nur Ladlaw, der Mann des abgelegten Gesetzes, steht zu ihm. Brandfrisch ist das, mit klarem Bewusstsein für oben und unten geschrieben, neu übersetzt von Conny Lösch in einer Sprache der Straße und der Selbstbesinnung. Zwei weitere Kriminalromane um Ladlaw werden im Frühjahr und Herbst 2015 folgen und William McIlvany hoffentlich nicht wieder in Vergessenheit geraten. An Liza Cody werden sich ein paar treue Leserinnen bestimmt erinnern. 1980, zwei Jahre vor dem Erscheinen Vic Warschawskis, Kinsey Millhones und der anrollenden Frauenkrimiwelle, überraschte sie mit der ersten hartgesottenen Detektivin Anna Lee. Kaum war diese Protagonistin in 5 Romanen etabliert, wurde Cody radikaler. Ihre neue Heldin, Eva Wiley, schlug sich als Catcherin durchs Leben. Eine starke Frau, die kaum lesen und schreiben konnte, aber die Arschkarte einfach nicht annahm, die ihr Great Britains Klassengesellschaft zugeteilt hatte. 14 Jahre, eine halbe Generation ist es her, dass mit Gimme More etwas von Liza Cody zuletzt auf Deutsch erschienen ist. Jetzt haben wir Lady Back, die traurige, wilde, mutige Geschichte einer Frau, die von einem Geliebten ausgetrickst wurde und nun mit Windhündin Elektra und algerischem Rotwein die Tricks der Obdachlosen beherrschen muss, um durchzukommen. Unnachahmlich einfach, wie Cody dieser alten Schachtel Kraft, Würde und Gerissenheit verleiht. Gerechtigkeit ist für Cody weder ein Sonntagsspruch noch die Exekutivfunktion eines Beamtenapparats, sondern Herzenssache. Herzenssache ist Gerechtigkeit auch für Hackberry Holland, den altersmüden Sheriff eines Kaffs in Südwest-Texas. Der Mann traut nur noch sich und seinem Urteil. Nicht dem offensichtlich Verdächtigen, einem Kriegsveteranen, wie er selbst einer ist, nur aus einem der späteren Kriege der USA, jagt er nach, sondern er stellt denen nach, die Asiatinnen erst als Heroincontainer, dann als Prostituierte ausbeuten wollten, bevor sie umnieteten. James Lee Burke, einer der großen alten Männer der amerikanischen Kriminalliteratur, ist mit diesem wunderbaren Epos Regengötter ebenfalls nach langer Zeit der Abwesenheit wieder für die deutschen Leser da und erneut zu entdecken. Ladlaw, Lady Back und Regengötter lauten die Titel, William McIlvany, Liza Cody und James Lee Burke die Namen der Autoren, die ich Ihnen ans Herz legen will. Ihr unverhofftes Wiederauftauchen gehört zum Besten, was dieses erstaunliche Krimi-Jahr 2014 zu bieten hat. Dank den zähen Büchermachern, die diese großen Romane gegen Widerstände, Bedenken und Marktkonformitäten durchgesetzt haben. William McIlvany, Ladlaw. Aus dem Englischen von Conny Lösch. Erschienen bei Kunstmann. Liza Cody, Lady Back. Aus dem Englischen von Laudan und Schilinski. Erschienen bei Ariadne im Argument Verlag. James Lee Burke, Regengötter. Aus dem Englischen von Daniel Müller. Erschienen bei Heine Hardcore. SWR 2 Krimi und Jazz. Lizenz zum Grooven, der Jazz-and-Crime-Abend, Freitag, 2. Januar 2015, 20:05 Uhr bis Mitternacht. 4 Stunden lang geht es um Jazz und Krimi und darum, was beides miteinander verbindet. Wir bringen eine Fülle von legendären und brandneuen Produktionen. Der Jazz-'n-Crime-Abend ist eine Koproduktion vom Hörspiel und der Jazz-Redaktion. Hören Sie mal rein. Freitag, 2. Januar, ab 20.05 Uhr.